5 Minuten Techno getanzt. Und ja, dann habe ich mich auch nicht Solange ich rede, ist Ende aus. So, jetzt hau ich rein.